Umverteilung. Einkommensunterschiede und damit relative Armut sind aus den beschriebenen logischen und tatsächlichen Gründen grundsätzlich unaufhebbar und können, das ergibt sich aus der Definition der relativen Armut als einem Verteilungsmaß, auch nicht durch Wirtschaftswachstum beseitigt werden. Relative Armut kann aber abgemildert werden. Und das geschieht auch mit den Instrumenten der Steuerpolitik, der Abgabenpolitik, des Zugangs zu öffentlichen Gütern und der direkten Transferzahlungen in allen Industriestaaten. Unterschiedliche Wege und Kombinationen führen dabei zu relativ ähnlichen Verhältnissen. Gemessen an der Armutsrisikoschwelle, 60% oder weniger des mittleren Nettoäquivalenzeinkommens, haben in Deutschland vor Umverteilung 26% der Haushalte ein Einkommen an oder unter dieser Grenze. Nach Umverteilung sind es 13%. Damit liegt Deutschland auf dem Niveau der skandinavischen Staaten, die übrigens vor Umverteilung alle eine höhere Armutsrisikoquote haben als die Bundesrepublik. Mit einer Armutsrisikoquote von 26% vor Umverteilung liegt Deutschland exakt im Durchschnitt der EU. Offenbar folgt die Einkommensverteilung, unabhängig vom erreichten wirtschaftlichen Niveau, überall ähnlichen Gesetzmäßigkeiten und führt zu ähnlicher Ungleichheit. Auch das belegt, dass relative Armut nicht quasi definitorisch durch das allgemeine Wachstum von Wirtschaft und Wohlstand beseitigt werden kann und bestätigt die Unvollständigkeit und den irreführenden Charakter einer Armutskonzeption, die sich auf die relative Armut konzentriert. Den EU-Berechnungen zufolge leben zum Beispiel in Tschechien nach Umverteilung nur 10% der Bevölkerung in relativer Armut gegenüber 13% in Deutschland. Gibt es in Tschechien deshalb weniger Arme? Das Gegenteil ist der Fall, denn bei der absoluten Kaufkraft liegt die Armutsgrenze in Tschechien bei 56% des deutschen Niveaus. Das heißt, ein deutscher Armer hat ein nahezu doppelt so hohes Einkommen wie ein tschechischer Armer. Wer relative Armut bekämpfen will, jagt einer Chimäre nach. Läge das durchschnittliche Nettoäquivalenzeinkommen in Deutschland bei 1 Million Euro, dann läge die Armutsrisikoschwelle eben bei 600.000 Euro. Heute entscheidet die Armutsrisikoschwelle in Deutschland über die Beschaffung des neuen Kleinwagens oder Farbfernsehers. In einer Millionärswelt würde die genauso definierte Schwelle über die Beschaffung einer 20-Meter-Yacht entscheiden. Aus der Sicht der wirklich Armen in der Welt liegt die deutsche Armutsrisikoschwelle in der Nähe der fiktiven Millionärswelt und weit entfernt von ihrer Wirklichkeit in den Slums von Bombay oder Jakarta. Die Wirkungen des gesamten Steuer- und Transfersystems auf die Primärverteilung zu messen, ist schwierig und wirft auch methodische Probleme auf, da man nicht nur auf die Abgabenerhebung, sondern auch auf die Verwendung der Einnahmen schauen muss. Es lassen sich aber immerhin einige Indizien ausmachen. Betrachtet man etwa die Verteilungswirkung der Sozialabgaben, deren Erhebung im Umfang von 462,2 Milliarden Euro 2008 wegen der Beitragsbemessungsgrenze und der Beitragsfreiheit der Selbstständigen sicher als eher regressiv einzustufen ist, so zeigt die Verwendung der Sozialabgaben eine extrem egalisierende Wirkung. Langjährige Beitragszahler in die Rentenversicherung bekommen weitaus weniger zurück, als dem Barwert ihrer Einzahlungen entspricht. Die gesetzliche Krankenversicherung gewährt gegen einkommensabhängige Beiträge einkommensunabhängige Leistungen. 80% der Beitragszahler in der Arbeitslosenversicherung sehen nie einen Gegenwert für ihre Leistungen. Verteilungspolitisch neutral bis leicht regressiv, wegen der mit steigendem Einkommen zunehmenden Sparquote, ist die Mehrwertsteuer mit einem jährlichen Aufkommen von 176 Milliarden Euro 2008. Stark progressiv ist dagegen die Einkommensteuer mit einem jährlichen Aufkommen von 175 Milliarden Euro 2008. Die unteren 20% der Einkommensbezieher zahlen praktisch gar keine Einkommensteuer. Die unteren 50% der Einkommensbezieher zahlen zusammen 6,5% des gesamten Einkommensteueraufkommens. Die oberen 10% der Einkommensbezieher zahlen dagegen 51,8% des gesamten Einkommensteueraufkommens. In der Summe wirkt das deutsche Steuer-, Abgaben- und Transfersystem also massiv auf die Einkommensverteilung ein. Aber das führt dennoch nicht dazu, tatsächliche und gefühlte Ungleichheiten wirklich zu beseitigen, was ja ohne Wohlfahrtsdiktatur logisch und tatsächlich auch gar nicht möglich ist. In Deutschland sind hinsichtlich weiterer Umverteilung, aber auch hinsichtlich einer vorsichtigen Reform bestehender Strukturen, Gestaltungsgrenzen erreicht. Da es nicht mehr gelingt, Widersprüche und Verteilungseffekte von Reformen durch Wirtschaftswachstum zu überdecken. Der Zugriffs- und Umverteilungsanspruch des Staates birgt einerseits die Gefahr, dass sich Teile der Besserverdienenden dem System entfremden. Das gefährdet den Machterhalt sowohl bürgerlicher als auch von der SPD geführter Koalitionen. Hier gilt die Mahnung von Giovanni Di Lorenzo. Eine kluge Regierungspolitik achtet darauf, die Interessen jener kleiner werdenden Schicht zu wahren, die für alle Sozialausgaben aufkommen muss. Andererseits hat die SPD durch den vorsichtigen grundsätzlichen Reformversuch, der unter dem Stichwort Hartz IV stattfand, wesentliche Teile ihrer Anhängerschaft verloren. Das hat zum wohl dauerhaften Auftreten der Linkspartei geführt, deren Klientel man immer nur kurzfristig durch noch mehr Umverteilung befriedigen kann. Dafür fehlt in der Bundesrepublik jedoch die gesellschaftliche Mehrheit. Insoweit kann man sagen, dass das sozialdemokratisch geprägte Gestaltungs- und Regierungsmodell in gewisser Weise in einer Sackgasse gelandet, ein inhaltlich schlüssiger und mehrheitsfähiger Ausweg daraus aber nicht zu sehen ist. Das hat den Bundestagswahlkampf 2009 zu so einem inhaltslosen Eiertanz gemacht. Der am weitesten verbreitete Indikator für Wirtschaftskraft und Wohlstand ist das Bruttonationalprodukt. Aussagefähiger ist das verfügbare Einkommen, da Abschreibungen ja zum Verbrauch nicht zur Verfügung stehen. Noch aussagefähiger ist der gesamte private Verbrauch, da Nettoinvestitionen und entsprechende Ersparnisbildung immer notwendig sind. Eine absolute Gleichverteilung des privaten Verbrauchs in Deutschland, gewichtet nach Haushaltsgröße, wäre die theoretisch denkbare Obergrenze einer Umverteilung, allerdings auch nur theoretisch denkbar, denn die Gleichverteilung der Ergebnisse wäre mit den Gesetzmäßigkeiten einer produktiven Volkswirtschaft nicht vereinbar. Im Jahr 2007 betrugen die privaten Konsumausgaben in Deutschland 1.374 Milliarden Euro. Das sind rund 16.400 Euro pro Einwohner, beziehungsweise 34.600 Euro pro privatem Haushalt. Das sozioökonomische Existenzminimum, das über Sozialhilfe, Grundsicherung und Arbeitslosengeld II allen garantiert ist, liegt bei etwa 35% des durchschnittlichen privaten Verbrauchs und, wie bereits dargestellt, je nach Familienstand bei rund 50% bis 63% des mittleren Nettoäquivalenzeinkommens. Wollte man, wie vielfach gefordert wird, für alle ein Grundeinkommen etwa in Höhe der heutigen Sozialhilfe bereitstellen, so würde sich diese Summe auf rund 35% der privaten Konsumausgaben oder 20% des Bruttonationaleinkommens belaufen.